war unser Ding, angeführt von Mut. Unser Ziel war die Freiheit, die es zu erreichen galt. Freundschaft und Zusammenhalt gaben uns besten Halt. Einer von uns, ihr geht voran, steht zusammen, Mann für Mann. Die meisten ändern sich, doch du tust es nicht, kämpfst entschlossen, kennst deine Pflicht. Keiner leiden, jeder wollt uns meiden. Wir leben jeden Tag, unser Ziel macht uns stark. Wir waren da, wo sich keiner traute, man sich täglich haute. Lass die Zeit nicht stehen, den Weg zu Ende gehen. Keiner von uns wird um Gnade flehen. Einer von uns, wir gehen voran, stehen zusammen, Mann für Mann. Die meisten ändern sich, doch du tust es nicht, kämpfst entschlossen, kennst deine Pflicht. Nur die Schmerzen spüren, das Schicksal wird uns zum Siege führen. Wenn wir treu zusammenstehen, wird keiner von uns untergehen. Einer von uns, ihr geht voran, steht zusammen, Mann für Mann. Die meisten ändern sich, doch du tust es nicht, kämpfst entschlossen, kennst deine Pflicht. Hey, hey, hey, hey. Die meisten ändern sich, doch du tust es nicht, kämpfst entschlossen, kennst deine Pflicht. Einer von uns, wir gehen voran, steht zusammen.